tausawa aikin shirme ne hanawa ne jin sharewa ga wani ma shi ne danawa ne san harbawa harba mai harbawa ya yi sokewa san gogewa na san duk sani san mai san sani in mai kiki ne ga alƙaitar so da ƙauna zan korawa in kora ko in tsayawa kai isafawa ban tsara ni ne shigewa kai karewa Allah mai karewa ya yi karewa ba mai cewa suna zai kuni san mai san so ne in mai kiki ne Tsani mai tagani ne hangowa Yau ma na zo tsitsibani zan godewa An ce yau ga ki gani sai wai gowa Ni ma zan wai gowa dan kai nawa Na wai gowa kauna ce na ne Don't so tunani Sampai so so ni